Venedig ist, du, das ist nicht weit. Wir nehmen unser Taxi, dann fahren wir los zu zweit. Andererseits wär's gar nicht blöd, wir sparen, denn wir sind schlau. Dann kaufen wir uns einen Zottelbock, das wird eine super Schau. Ja, dann reiten wir mit dem Kostbock an die Adria. Wann's ein guter Bock ist, sind wir übermorgen da. Und dann kaufen wir uns Spaghetti und ein Fass. Weil, wenn der Bock verschlaft, dann reiten wir wieder heim. Ja, dann reiten wir mit dem Kostbock an die Adria. Wann's ein guter Bock ist, sind wir übermorgen da. Und dann kaufen wir uns Spaghetti und ein Fass. Sein Eser kriegt der Bock, ein Mercedes-Stern. Ich hoff, die Maut am Brenner, sie wird nicht steier werden. In Venedig pick' ma immer ob sie Bödel drauf. Und wenn der Bock uns abwirft, dann steigt er wieder auf. Ja, dann reit ma mit dem Gasbock an die Adria. Wann's ein guter Bock ist, sind ma übermorgen da. Und dann kaufen wir uns Spaghetti und ein Fass. Musik und volkstümliche Schlager den ganzen Tag. Radio Heimatmelodie.